Weißt du denn überhaupt, seit wie vielen Nächten ich schon auf dich warte? Deine Truthahnsprache hat mir richtig gefehlt. Wenn ich's allein tue, denken die Leute, ich hab eine Macke.